Da seid ihr ja endlich. Sind alle an Deck? Die Erde, dieser wunderschöne blaue Planet. Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, es geht abwärts mit euch Landratten. Der Sturm ist da. Ich fürchte, es ist fast zu spät für euch. Doch, ihr werdet nicht allein untergehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier ist er. Begrüßt ihn, dass die Planken bersten. Hier ist euer Kapitän. Hier ist Paul Panzer. Dankeschön. Was für ein Empfang, als hättet ihr es geprobt. Mir sind nur, als ich mir Gedanken gemacht habe darüber, worüber möchte ich eigentlich sprechen, ein paar Sachen auf der Welt aufgefallen, wo ich dachte, Freunde, was läuft denn da ab? Und ich kann zu Hause mit niemandem drüber sprechen. Bolle, ja, Bolle. Als Beispiel die ganze Umweltproblematik. Wenn ich Bolle sage, wir haben globale Erwärmung und die Polkappen schmelzen, sagt er, na und? Ich hab Alufelgen. Ja, das ist ihm egal. Ja. Susaska, meine Tochter. Globale Erwärmung, bis ich dir mal erklärt habe, dass das nichts Gutes ist. Ja, aber dann trocknen die Nägel schneller. Ja. Ich meine, das ist eher ein Thema für sich. Junge Frauen und Umweltbewusstsein. Frag mal hier die Mädchen unter 20 nach Mülltrennung. Ja klar, Stefan Frank, Markus Heinz, Tarek. Das ist für die Mülltrennung. Wenn du damit anfängst, kommst du vom Hölzchen aufs Stöckchen. Geh mal in das Badezimmer einer jungen Frau. Du denkst, du stehst im Zentrallager von Aktion Nobel. Was da an Chemie rumsteht. Hirndöschen, da ein Tüppchen, Haarverfärbungsmittel, Pixelcreme, Wasserstoff, Peroxid. Macht die Haare blond, ja? Geht doch bei Katzen, aber ist ein anderes Thema. Darum geht's ja heute gar nicht. Überall steht Chemie. Hier. Vitamin A, Fruchtsäure, Peeling, kannst du die Haut mit abschälen, wie so ein hobelen Türblatt. So Saska, wem willst du gefallen? Dem Heini von Körperwelten? Ja, ich möchte halt besser aussehen. Ja, kauf dir einen Helm. Aber dann lass doch diese ganze Chemie weg. Aber es ist schwierig, Freunde. Es ist schwierig. Hier, das Haarspray. Haarspray. Hilde verbraucht so viel Haarspray. Mit dem Treibmittel wäre die Ariane 4 12-mal um den Mond geflogen. Ja, das ist das. Haarspray, ja. Es bringt auch nichts. Ich sag Hilde immer, Hilde, benutzt doch einen Pumpzerstäuber. Nein, dann klumpen die Haare. Ich meine, unter uns, Hilde hat eine Frisur, das sieht aus, als wenn ein Waschbär im Mülleimer was zu fressen sucht. Ja, aber die Haare klumpen, ne? Du kommst da einfach nicht weiter. Das ist das Problem. Im Haarspray war lange Treibmittel. Hier dieses Fluorchlorwasserstoff. FCKW. FC KW. Ist kein Verein. FC KW. Nein, nein, es ist Treibmittel. So. Und das Problem am FC KW, jetzt geht's los, kommt in die Ozonschicht. Um die Erde rum, Ozonschicht. Wie so ein Schutzschild, ne? Klar, fahren wir ohne Visier Mofa, kommen die Fliegen rein. Und deshalb haben wir Ozonschicht. Das Schlimme an dem Loch in der Ozonschicht ist die globale Erwärmung. Und das bringt einige Veränderungen mit sich, ja? Und nicht nur, wie Bolle glaubt, mehr nackte Weiber. Es wird richtig heiß. Dann liegt im Nächsten auf den Maisfeldern mit Popcorn rum. Also richtig, richtig heiß, ja. Du gehst vor der Tür und dein Schatten bleibt drinnen. Sag, nee, komm, wenn du wiederkommst, bin ich, ja, wenn du wiederkommst, bin ich, ja, ja. Also richtig, richtig heiß, ja. Die Polkappen schmelzen. Nordpol, Südpol, Milliarden Kubikmeter Eis. Und wenn das alles schmilzt, da steht demnächst an der chinesischen Mauer, bitte nicht vom Beckenrand springen. Ja, ja, so richtig. Freunde, ganz wichtig, ich will hier überhaupt nicht als Besserwisser in Erscheinung treten. Ich bin umweltmäßig noch ganz weit hinten. Ne? Ich habe letzte Woche noch im Garten alte Autoreifen verbrannt. Ja. Uns erklärt ja auch keiner, was Sache ist. Der Mensch tickt einfach anders. Wenn du am Samstag dein Auto wäschst und kippst so einen 10-Liter-Eimer Cockpit-Spray, Tappentin, Nitroverdünnung in den Gulli, ja, was passiert denn da? Nix, ja. Der Eimer ist leer, aber das wollte ich ja. Ja. Wir brauchen irgendwie einen Bezug zu dem Mist. Wenn du dem im 20-Kilo-Hammer ungebremst auf den Daumen schlägst, dann hast du einen direkten Bezug zum Problem. So. Ja? Dann sagst du dir, das lass ich. Das lasse ich in Zukunft. Ja? Es ist so schwer, Freunde, ich verstehe euch. Ich verstehe euch, ne? Man ist richtig allein gelassen, umweltmäßig. Ha? Das ist ein Problem. Da ist es leicht, andere Schuldige zu finden. Das habe ich von der Industrie gelernt. Die Industrie, die schiebt ja auch alles ab. Ha? Sag mal den ganzen Industriebossen, hör mal, hier, das ist schlecht für die Umwelt, was du da machst mit deinen CO2. Da sagen die, das sind wir nicht, das ist Afrika, ja. Jetzt habe ich gelesen, in einem geheimen Dokument, war in der Bild-Zeitung, wir essen zu viel Fleisch. Und weil wir so viel Fleisch essen, gibt es immer mehr Kühe. Und Kühe produzieren Methan auf natürlichem Wege. Ja, du lachst, kann dein Mann auch, ich weiß, aber darum geht's gerade nicht, ja. Kühe produzieren Methan, ne? Schwanz hoch, Methan nach oben und macht auch die Ozonschicht kaputt. Wer denkt sich so einen Schwachsinn aus? Ich kann mich an das Bild nicht gewöhnen, ne? Stell mir vor, du fährst hier an der Weide vorbei, blauer Himmel, die Sonne geht unter, die Kühe grasen idyllisch auf der Weide und jeder hat einen Katalysator im Arsch. Das will doch keiner sehen. Was, Freunde, was ist denn der nächste Schritt? Dass sie das Methan wie bei so einer Raffinerie direkt vor Ort abfackeln? Ja, an der Kuh, genau. Ja, hat schon was von einem Rammstein-Video, aber das will doch keiner sehen. Wir brauchen die Antworten. Was sollen wir machen? Ich habe gelernt, Freunde, es geht nicht darum, dass wir irgendwas ändern, es geht ums Bewusstsein. Wir müssen das Bewusstsein ändern für das, was für unsere Welt in Ordnung ist und für das, was nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass wir es gleich ändern. Schon mal wissen, ist viel wert. Ich weiß jetzt, ich soll meinen Grill nicht mit Altöl anmachen. Weiß ich. Ich kann das so schnell nicht umstellen, nein. Ich habe noch 30 Liter, ja, ja, so schnell geht es nicht. Aber ich weiß es und denk drüber nach, während ich die Koteletts drehe, ja. Ich weiß jetzt, ich soll mit leeren Batterien nicht nach Tauben werfen, weiß ich, weil die kann man recyceln, ja. Ich weiß es. Ich weiß jetzt, kein Ölwechsel am Naturschutzsee. Tagsüber. Weiß ich. Ja. Du kriegst auch Ärger. Du kriegst ja, wenn du es machst, kriegst du Ärger. Wenn du ein bisschen Öl, gibt schon Ärger. Wenn du richtig viel Öl hast, kein Problem. Ja. Guck mal hier, die Tankstelle, die gelbe. Hä? Beppe. Golf von Mexiko. Ölbohrinsel, Deepwater Horizon, 500 Millionen Liter Rohöl ins Meer. Was meinst du, was das bei BP an Treuepunkten gibt? Da ist schon mal so eine Senseo drin, ja? Da sollte man doch mal gucken, doch nicht bei uns. Bewusstsein. Ja. Jeder sagt zu uns hier, du Umweltklau. Du fährst Auto, Umweltklau. Du auch? Ja, Umweltklau. Siehst du? Alles Umweltklaue. Ja. Jeder sagt dir, jeder macht dir Vorwürfe. Du fährst mit dem Auto, oh, das ist nicht gut. Fahr doch mit der Bahn, ne? Wo du sagst, ich muss doch zur Arbeit. Ja, fahr doch mit der Bahn. Ja, ich will aber meine Arbeit behalten. Da sagt dir keiner, was du machen sollst. Ja? Oder? Ja, fahr mit dem Bus. Hier, 61 mal umsteigen. Wenn du in der Stadt wohnst, geht das. Aber wenn du auf dem Land wohnst, ja, wann soll ich denn da zur Arbeit fahren mit dem Bus? Nach der Arbeit. Du kannst nur hoffen, du hast einen netten Busfahrer, der noch mal bei dir zu Hause vorbeifährt, damit die Frau die frischen Butterbrote in den Bus schmeißt, damit du irgendwie über der Nachtschicht kommst. Ja. Müll ist ja auch so ein Riesenthema. Müll, überall hörst du Müll, Müll, Müll. Was machen wir mit Müll? Müll. Wir produzieren Plastik. Plastik? Kunststoff. Plastik, ja. Plastik ist ein Riesenproblem. Wusste ich nicht. Ich war in den Jahren 95 bis 99 bei uns in der Siedlung Mr. Tupper. Ich hatte alles von Tupperware, alles, jede Dosengröße, alles Plastik. Unterwäsche, alles Plastik, Socken, Plastik. Ich hatte sogar den kleinen Salzpfeffer für einen Gürtel, Plastik, ja. Jetzt habe ich gelernt, Plastik ist ein Teufelszeug. Die Natur kann Plastik nicht verarbeiten. Alles, was wir an Plastik produzieren, bleibt auf der Welt. Das heißt nicht, dass wir komplett darauf verzichten können. Ne? Ich gucke hier in so traurige Kinderaugen. Keine Angst. Ein paar Sachen gehen nicht. Denk mal an unsere Erstklässler. Hä? Erster Tag Schule, die neue Brotdose aus Volleiche. Das wird so schwer. Du schickst doch deine Kinder nicht in die Schule. Oh, guck mal, der neue Scout Marmor. Ja, das wird doch alles. Wir brauchen Plastik. Nee, an was du gedacht hast, habe ich gerade nicht gedacht, aber... Das ist ja auch mehr als Plastik, wovon du redest, ja? Da ist ja auch noch ein Motor drin. Gut, eine andere Geschichte. Plastik ist wirklich gefährlich. Das Plastik kommt in die Nahrungskette. Das ist das Schlimme. Das Plastik kommt über die Flütze. Flütze. Wasser steht, See. Wasser fließt, Flutz. Ja? Fließ, Flutz, Flütze. Ich kann Englisch, Fräulein, ich kann Englisch. Das Wasser kommt... Das Wasser kommt über die Flütze langsam ins Meer. Es gibt im Meer gibt's eine Fläche, die ist so groß wie Texas. Da treibt nur Plastik. Und durch Wellen, Wind, Salz, das Plastik wird immer kleiner. Bleibt aber Plastik und kommt in die Nahrungskette. Dachte ich auch lange, Nahrungskette, ja, Hilde kocht, ich esse, Hilde spült ab, ich aufs Sofa. Nahrungskette, ein geschlossenes System. Nein, das Plastik treibt im Meer, die Fische essen das Plastik. Und du holst dir hier in Rostock bei der Nordsee in Bremer und kannst abends auf dem Klo eine Stunde Lego bauen. Nahrungskette. Ja. Da werden im Süden Legebatteriehühner mit Sägemehl gefüttert. Und hier in Rostock hat einer einen Splitter im Ei. Das bleibt alles erhalten. Das ist das Problem. Die Chinesen sind da ganz schlau rangegangen. Die Chinesen haben sich gesagt, oh, wir haben auch jede Menge Giftmüll. Machen wir Produkte draus. verkaufen wir. Dann ist es weg und wir kriegen noch Geld dafür. Die Chinesen haben einen anderen Bezug zur Umwelt. Die kommen auf die Welt, das Erste, was die sehen, ist ein Mundschutz. Ja. Die Chinesen ticken da anders. Es gibt auch kein chinesisches Wort für Messbecher. Kennen die nicht. Wenn die irgendwas produzieren, immer mit der Schaufel rein. Schwefel, alles rein, Hauptsache giftig. Schöne Farbe, ja, schöne Farbe. Wenn du einem Kind eine Freude machen willst, hol ihm irgendwas aus China. Oh, ein Chemiebaukasten. Die Kinder erkennen das. Das macht Spaß, ja. Die Haut juckt, na und? Aber es macht Spaß. Da haben sich die Ethnologen ja lange gefragt, warum sehen die Chinesen anders aus als wir? Wenn du 18 Stunden am Tag in der Spielzeugfabrik am Quecksilbertrog stehst, dann kneifst du auch irgendwann die Augen zusammen. Ja, da musst du dich nicht wundern. Oder jetzt hier bei den Japanern, genauso. Fukushima, wo die Batterien ausgelaufen sind. Was meinst du, was das? Die sitzen da, die Japaner, und sagen, ja, dumm gelaufen, aber geht ja ins Meer, wird ja weggespült, ja. Du kannst dir demnächst hier in Rostock einen Hering aus dem Wasser holen, die kannst du so in die Fassung schrauben als neues Leuchtmittel, ja. Und du brauchst noch nicht mal einen Schalter betätigen, das leuchtet auch so. Das betrifft uns. Ich kann das sagen, kauft ja nichts made in China. Außer Silvesterfeuerwerk. Da zahlt sich das aus, dass die nicht drauf gucken, was sie reinpacken. Wirklich. Ich kaufe nur Silvesterfeuerwerk made in China. Jedes Jahr das Gleiche, ne? Halbe Stunde, so vor 12. Mein Nachbar Karl hat Silvesterfeuerwerk, kauft er immer in der Schweiz. Dann bin ich dran. Die Peking 4000. Schutzbrille. Das war letztes Jahr Silvester so hell, da sind Leute aufgestanden und zur Arbeit gefahren. Freunde, es ist schwierig. Ich weiß, diese ganze Umweltproblematik. Und die, die es betrifft, denen ist es egal. Hier die Jugendlichen, ne? Die 15-, 16-Jährigen. Wo seid ihr? Flotzen hoch. Wo sind die 15-, 16-Jährigen? Wie heißt denn du? Wie? Warte, Pedro. Bravo, Peter. Seid ihr zwei? Hast du ein schizophrenes Problem, Freundchen? Ja, weil du eigentlich mein... Ihn. Wie heißt du? Bobo. Ach du liebe Zeit. Du, wenn du Bobo heißt, hast du noch ganz andere Probleme. Aber das ist, da ist die Umwelt wirklich ein kleines Problem. Kümmer dich um deinen Namen, Bobo. Kümmer dich um Bobo. Das ist Bobo. Den ist die Umwelt scheißegal? Das merke ich immer. Bolles bester Kumpel. Björn. Sieht genauso aus, wie er heißt, Björn. Immer so eine Schluffi-Hose an, Turnschuhe ohne Schnürsenkel. Ja. Sneakers heißen die bei den Jugendlichen, ne? Sneakers. Sneakers, leise Schuhe. Ich sag, Björn, so viel wie du dich bewegst, könntest du Holzklotschen mit Glöckchen dran tragen. Ja, die wären bei dir genauso leise. Das ist so ein fauler Sack. So ein fauler Sack, der Björn. Und sich da mit Umwelt zu beschäftigen, das ist so schwer. Wenn ich Björn sage, hör mal, Björn, Umweltproblematik, was sagst du denn? Die Polkappen schmelzen? Hey, weißt du, Panzer, ne, ist mir scheißegal, was die Polen für Kappen haben. Ich hab Ed Hardy, ist eh endgeil, ne? So, weißt du. Ja. So reden die. Die sprechen oft, als wären sie kopfüber in eine Kiste mit Einwegspritzen Botox gefallen. Also, weißt du, und so eine Mimik, als stünden sie im Windkanal. Weißt du, so die Wörter zusammenpacken. Die sagen nicht, weißt du, die sagen, weißt du, damit sie sich weniger merken müssen. Weißt du, bist du scheuert oder was? Das habe ich beim ersten Mal, musste ich das auf Band aufnehmen und langsam abspielen, damit ich es überhaupt verstehe. Wenn er zu mir sagte, bist du scheuert oder was? Bist du bescheuert oder bist du scheuert oder was? So betont man doch kein Wort. Du sagst doch nicht, bist du scheuert oder was? Hätten die mal so eine Amplitude im Gehirn, bist du scheuert oder was? Aber da hast du auf Nulllinie, ne? Nur so. Bist du scheuert oder was? Ich bin letztens mit der Bahn gefahren. Saß auch so ein Kandidat. Ne? Kapuzenjacke, wie so eine Plane, die einen alten Hydranten abdeckt. Die Sneakers gegenüber auf dem Sitz. Kopfhörer, so groß wie Kanaldeckel. Ich bin irgendwann zum Schaffner. Ich sage immer, ihr habt einen Lagerschaden. Hier müssen wir hier müssen wir die Bahn überprüfen. Das ist so eine etwas ältere Dame musste stehen. Ich bin zu dem Vogel. Ich sage, hör mal, Freundchen, hier wollen doch noch andere sitzen. Hey, wie bist du denn drauf, du Typ? Ich spiele Musik oder was? Bist du beknackt, du Mungo? Ich sag, du hörst Musik, ja? Dass du nicht Telekolleg 2 hörst, habe ich direkt rausgehört. Schrei hier mal nicht so rum. Unter uns, Freunde, ich habe nur die Hälfte verstanden. Dann wollte er immer meine Mutter irgendwo hinschicken. Ich habe das nicht verstanden. Jeder zweite Satz war, ich schicke deine Mutter. Ich habe irgendwann gesagt, wohin denn? Die ist doch gar nicht hier. Ich schicke deine Mutter. Ich schicke deine Mutter. Ich sage, die ist nicht hier, lass mich in Ruhe. Ich schicke deine Mutter. Ich sah schon von Weitem die Schaffner durch die Bahn kommen. Er war immer noch. Ne? Hey, weißt du, Typ, dein Problem ist, du hast keinen Respekt. Ich sag, und du wahrscheinlich kein Ticket, aber das klären wir gleich. Die geben mir so. Du musst auch noch aufpassen, dass es nicht eskaliert. Ich habe ganz vorsichtig, ganz langsam mein selbstgemachtes Pfefferspray rausgeholt. Mit ganzen Körnern. Ja, man muss sich ja wehren. Irgendwann waren dann Gott sei Dank die Schaffner da. Er hatte natürlich kein Ticket. Hey, Typ, geh mir nicht auf den Nerven, habe ich zu Hause vergessen. Ich sag, ruf doch deine Mutter an, die schickst du da sonst wegen allem. Woher kommt das? Da will jeder zweite Rapper werden. Ich werde Rapper. Was machst du so? Ich werde Rapper. Rapper. Muss man sich mal fragen, wo kommt das Wort überhaupt her? Rapper. Stehen geblieben, entwicklungstechnisch. Rapper. Mama, Papa, Happa, Happa, Rapper. Rapper, Rapper. Ich verstehe diese Musikrichtung sowieso nicht. Diese Texte, ne? Als hätten sie zu viel Pilze gegessen, die man nicht essen soll. Ne? Mutter, Mutter, ich habe Hunger, gib mir Futter, ich schicke deine Mutter. Das ist doch nicht normal. Ich sage immer, Björn und Bolle und Bobo, sag ich immer, Sprache ist wichtig, Bildung ist wichtig. Die Mädchen sind nicht besser. Früher war ja Mädchen, ne? Früher hast du ein Mädchen kennengelernt, dann hast du gesagt, hallo, ich finde dich gut. Sollen wir einen Kakao trinken gehen? Das gibt's heute nicht mehr. Heute wirst du abgescheckt als Mädchen. Ja, hätte ich besser bei Hilde umgemacht, ne? Ja, du denkst, du kriegst ein Rennboot und holst dir die Titanic ins Haus. Aber das ist ja nun mein Problem. Da habt ihr ja nichts mit zu tun. Susaska hat sich verliebt in so einen Typen mit Plane, Kapuzenjacke. Danilo, Südländer, netter Kerl, Hose immer 3 Nummern zu eng, eine Hand immer am Notaus. Ja, und die Südländer haben noch mal einen ganz anderen Stolz. Ja. Wenn da ein anderer Mann im Spiel ist, drehen die durch, ne? Da wird schon die Grube im Wald ausgehoben. Ja, das. Ich habe eine Gartenparty gegeben, so Grillparty. Und Susaska hat zum ersten Mal Danilo mitgebracht. Dann wollte er gleich provozieren, ne? Wollte er gleich Papa Panzer abschicken. Kam er so, ne? Ah, Panzer. Hübsche Tochter. Wo kann ich meine Püttern ausbringen? Das sagst du doch nicht beim ersten Zusammentreffen mit deinem Schwiegervater. Ich sag, komm mit. Hier kannst du machen, da. Ja, da kannst du, da sieht dich keiner, da. Nein, nicht da, da. Genau da kannst du machen. Freunde, wenn sich eins in meinem Leben gelohnt hat, dann die Investition in den elektrischen Weidezaun. Da hat Danilo mal schön das örtliche Stromnetz abgeschält. Ich sag, was macht die Python? Winterstarre, hä? Sprache und Bildung ist so wichtig. Björn. Wenn ich Björn sag, Björn, du brauchst einen ordentlichen Beruf. Such dir einen Job. Ne, so, ich brauche erst ein Bewerbungsvideo. Ich sag, ruf bei der Kripo an, die hat bestimmt noch eins von dir, ja? Das ist doch nicht normal. Die haben keinen Bock. Man hat von uns Älteren immer gesagt, wir wären die Null-Bock-Generation, ne? Da kannten die Neuen noch nicht, ja? Björn, so ein fauler Hund. Björn hat mehr Zeit in unserem Wohnzimmer verbracht als unser Sofa. Ich sag, es reicht jetzt, Björn. Du kannst hier nicht sitzen, jeden Tag auf dem Sofa. Du bist 17 Jahre und hast schon Burnout. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich bin ausgebrannt und der Ofen war nie an. Das geht nicht. Du bist berufsmäßig noch nicht auf der Zielgeraden im Leben. Für dich haben sie noch nicht mal die Strecke gebaut. Das ist ein Problem. Ich höre immer Burnout. Ich habe Burnout. Für den, der es hat, eine schlimme Sache. Aber mittlerweile hat es ja jeder. Mama, ich hab Burnout. Och Peter, wach doch wenigstens die Einschulung ab, ja? Jeder hat Burnout. Irgendwie glaube ich manchmal, wir haben zu viel Zeit. Guck mal die Eskimos. Eskimos, die am Nordpol. Eskimos. Die haben keinen Burnout. Die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, eine Robbe auf Zimmertemperatur zu lutschen. Die machen was. Oder hier in Australien, die Aboriginalen, die haben immer was zu tun. Die rennen durch Outback und machen was. Eidechsen jagen oder, weiß ich, Blätter sammeln, Wurzeln, Kängurus jagen oder auf ihren Dingern rumspielen. Diese, wie heißen was? Didgeridoo, ja. Und wenn sie Musik machen. Ich kann nicht mehr. Halt die Klappe, mach weiter. Oh, das gefällt euch. Ich hab das schon mal überlegt, ob ich das mal so ein 3-4-Stunden-Konzert. Nur Didgeridoo. Hä? Die Rostock Edition. Hinten gehen schon die Ersten. Ja, ja. Na, es ist auch schwierig geworden, ne? Es ist schwierig. Wir müssen einfach auf die Jugend aufpassen. Die Kids, man sagt ja Kids, ne? Kids, Abkürzung, Kids, kein Interesse, du Sau. Wenn die Kids, aber die Kids sind so. Ich will auch gar nichts, ich will den Kids hier gar nicht. Ja, es klingt auch süß. Hä, Bobo? Die Kids, die Kids. Schatz, wo sind die Kids? In U-Haft. Ach so. Freunde, wir machen eine kleine Pause. Ihr seid ein fantastisches Publikum. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Wer ist eigentlich schuld an der ganzen globalen Misere? Wer? Bobo. Richtig. Nein, Bobo kann nichts dafür. Ich glaube auch, es sind die Medien. Ja. Hier, RTL. RTL. Ich hänge ja selber teilweise bei RTL rum. Ja. Aber gucken tut ja noch mehr weh als mitmachen. Nimm mal die Färbung. Hilft nichts mehr. Nein. K-Glas repariert. K-Glas tauscht aus. Kennt ihr die Färbung? Aua, aua, aua. K-Glas dreht die Werbespots ja selber. Ne? Das sieht man auch. Die müssen wirklich jeden Euro ins Produkt stecken, weil in der Werbung kann er nicht gelandet sein. Dann muss immer der Mitarbeiter mit den häufigsten Fehltagen, der muss den Spot mitdrehen. Der kriegt dann so ein rotes Poloshirt an, soll irgendwo was im Werkzeugkasten suchen, bis er die Kamera entdeckt. Guten Tag. Mein Name ist Thorsten Bums. Ich bin vom Carglass-Team Ost. So ein Steinschlag kann großen Schaden anrichten. Dann guckst du dir den an und denkst, ich sehe es, mein Freund. Ich sehe es. Unglaublich. Dann fährt so ein älteres Ehepaar mit dem Auto. Sie fährt. Guckt zwischen Lenkrad, Außenspeicher und Mittelnabel. Dann fahren die durch ein Schlagloch. Das ist kein Schlagloch, das ist ein Braunkohletagebau. In dem Loch dreht Steven Spielberg Operation Desert Storm. Du hast keinen Riss in der Scheibe, da ist dein Auto weg. Das ist völlig übertrieben. Ich habe letztens eine Dokumentation über Afghanistan gesehen. Da sollte Thorsten Bums mal mit seinem Uhu-Mobil durch die Bergstraßen des Hindukusch fahren. Da möchte ich Thorsten Bums mal sehen, wie er den Nuristani vor Ort erklärt. Hör mal, ich habe da so ein patentiertes System, ich spritze dir jetzt was in die Windschutzscheibe. Die haben da ihre eigenen Gebräuche. Ich glaube nämlich eher, dass die Thorsten Bums was einspritzen. Von ihrer patentierten Klatschmohnmischung, ja? Ja? Herr Bums, immer schön aufpassen. Der schwarze Afghane ist kein Negerkuss. Ja? Oh, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Darf man nicht mehr sagen? Du darfst Negerkuss nicht mehr sagen. Ist politisch unkorrekt. Negerkuss. Darfst du nicht mehr sagen. 120 Jahre lang haben wir Negerkuss gesagt und uns nichts Böses beigedacht. Jetzt darfst du nicht mehr sagen. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Schaumwaffel mit Migrationshintergrund. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Ich glaube eher, wir sollten die Leute im Auge behalten, die sich sowas ausdenken. Das ist doch Schwachsinn. Es gibt ja auch weiße Schokolade. Hier diese andere Schwachsinnswerbung. Raffaello. Ich habe noch nie so eine weltfremde Werbung gesehen. Da sitzt so ein Mädchen komplett in weiße Tücher eingewickelt. Auf einer weißen Liege unter einem weißen Zelt. An einem weißen Strand. Ein weißes Flugzeug wirft weiße Schokoladenbällchen ab. Zwei weiße verhaltensgestörte Kakadus tippeln von der Stange von links nach rechts. Und ich wette, die Typen, die die Werbung gemacht haben, haben weiße Zwangsjacken an und gucken sich ihre Werbung an in irgendeinem Aufenthaltsraum von der psychiatrischen Anstalt. Man hat wirklich das Gefühl, dass sich gerade die Werbefuzzis, die sich mit Süßigkeiten auseinandersetzen, irgendwie mit ihrem Frontallappen an der Marzipanmischmaschine hängen geblieben sind. Ja? Ich kann mir das nicht anders erklären. Nicht nur im Fernsehen. Radio auch. Kennt ihr diese Radiowerbung? Ich weiß nicht, ob die hier läuft. Seitenbacher. Läuft die? Seitenbacher Müsli. Der Müsli-Riegel von Seitenbacher. Stell mal vor, der spricht immer so. Der steht im Supermarkt an der Käsetheke. Was hätten Sie denn gerne? Tilsiter. Käse von Tilsiter. Die machen doch direkt die Sprinkelanlage an. Stell mal vor, der ist im öffentlichen Dienst. Der ist bei der Polizei. Nachts allgemeine Verkehrskontrolle. Fahrzeugpapiere. Papiere. Fürs Fahrzeug. Als Frau nachts auf der Landstraße, du gibst doch Vollgas. Ist dir doch egal, was mit deinem Lappen ist. Das ist unglaublich. Das ist die Färbung, Freunde. Die Färbung macht die Welt mit kaputt. Früher gab es mal so Sachen wie einen Einkaufszettel. Das hatte einen Sinn. Heute im Internet vom Monitor. Nur die Maus in der Hand. Schatz, räum die Garage aus, wir kriegen ein Boot. Gekauft, ein Mausklick. Gekauft. Ich kenne mich mittlerweile aus, aber für mich sind Sachen wie PayPal immer noch gefährlich. Kennt ihr PayPal? Ist kein Lederanzug, nein. PayPal ist so ein Bezahlsystem im Internet. Du musst einmal deine Kontonummer, Bankverbindung, Passwort, PIN, alles angeben. Dann kannst du einkaufen und die bezahlen mit deinem Geld. PayPal, kriegst eine Garantie für Kontoleerräumung, ja. Wahnsinn, PayPal. Und was brauchen wir Männer normalerweise schon? Hä? Kleidung interessiert uns nicht. Reisen, egal. Kosmetik, nein, danke. Aber wehe, wir kommen auf eine Baumarktseite. Boah, die neue Stielheckenschere mit Teleskopgriff. War das stark genug? Haben Sie mich lieber nochmal? Wenn's nun nicht geklappt hat. Ich dachte letztens, meine Maus klemmt. Ich habe für 3000 Euro Frühstücksbrettchen bestellt. Das passiert dir nur im Internet. Das fällt dir in echt auf, wenn du aus dem Laden kommst und eine Europalette nach Hause trägst. Das merkst du ja im Internet. Ja, hier die Mädchen, die wissen, wie das geht. Hä? Bis ich mal kapiert habe, dass Zalando gar kein Waschmittel ist. Ja? Das werden wir Männer nie verstehen, warum ihr Frauen so viel Schuhe braucht. Wir kriegen die Dinger in Betrieb. Und die Rechnung, die kommt nicht virtuell, die kommt schön auf Papier, 30 Gramm holzfrei. Ah, hier, Zalando, schrei vor Glück, ja, vor allem wenn du einen Endbetrag siehst. Jetzt haben wir Finanzkritze. Kitzel dich da aus? Finanzkritze, weißt du auch nicht, ne? Ja, sind irgendwie die Banker. Banker, habe ich gehört, ne? Die mit dem Zauberkoffer. Oh. Geld weg. Ja, die können das ja schön ausdrücken, die Banker, ne? Die Banker sagen ja auch, passen Sie auf, Ihr Geld ist nicht weg, das hat jetzt nur ein anderer. Ja. Taschengeld betrifft das auch. Ich habe das nicht wirklich verstanden mit der Finanzkrise. Es geht irgendwie darum, die Griechen, keine Lust mehr. Die Italiener sind gleich ganz liegen geblieben. Und die Amis wieder zu viel Flugzeugträger bestellt, wo man sich fragt, ja. Wo ist die Neuigkeit? Jetzt kam noch irgendwie was dazu mit dem Geldverleihen. Wo ich immer gesagt habe, Freunde, Freundschaft und Geldverleihen, das passt nicht zusammen. Wenn Bolle zu mir kommt und sagt, Papa, kannst du mir 20 Euro leihen? Dann weiß ich, ich krieg das Geld nicht wieder und er ist kein Grieche. Also so doof kann man doch gar nicht sein. Ich wäre gerne dabei gewesen. Bei dem Gespräch mit Angela und Berlusconi. Herr Berlusconi, das Geld kriege ich aber wieder. Sie, bitte. Rufen Sie uns nicht an, wir melden uns bei Ihnen. Ja, da hätte ich doch dreimal die Woche angerufen und hätte gefragt, was ist denn mit meinem Geld? Ja, Berlusconi, jetzt läuft der AB. Bei mir war das noch anders. Ich hatte immer schon ein Sparbuch von der Sparkatze. Ein Sparkatzenbuch. Weil bei uns auf dem Dorf gab es keine Filiale, da kam einmal die Woche der Sparkatzenbus. Da konntest du wirklich noch hin und sagen, hier, ich würde gern 10 Mark abheben. Und dann hat der Mann von der Bank mit dem Lineal selber noch durchgestrichen. Guthaben 50 Mark, ausgezahlt 10, ne? Bleiben 25, da war die Welt noch in Ordnung. Da wurdest du noch nicht beschissen. Da war das alles noch in einem vernünftigen Verhältnis. Die großen Fragen werden ja mittlerweile im Internet beantwortet. Geh mal auf Google. Du kannst bei Google oben diese Frage stellen. Jetzt wollte ich Bolle ein bisschen Starthilfe geben bei seinem Job. Hab geschrieben, wie werde ich... musst du mal machen. Du bekommst ja von Goggle Antworten nach der Häufigkeit der Fragestellung. Muss ich aber anschnallen. Wie werde ich reich? Auf 1. Auf 2, wie werde ich schwanger? Auf 3, wie werde ich schneller braun? Das ist doch geisteskrank. Wie werde ich schwanger? Wo du sagst, du hast doch deinen Computer hochgefahren. Das gibt's doch gar nicht. Ich hoffe nur, die Fragen waren nicht von ein und derselben Person. Wie werde ich reich, schwanger, schneller braun? Nackt auf der Sonnenbank einen Lottoschein ausfüllen? Ich weiß es nicht. Aber normal ist das doch nicht. Ja? Geht noch weiter. Wie werde ich extrem dünn? Gefragt von einem 12-jährigen Mädchen, wo, wenn die sich auf die Waage stellt, nichts passiert. Da musst du hin schon einen Sack Zement draufstellen, damit das Ding irgendwas anzeigt. Ich verstehe das. Wir leben sehr ungesund, alle. In Deutschland jeder Dritte Übergewicht. In Amerika jeder, dreimal. Und das soll uns auch gesundheitsmäßig beschäftigen, aber nicht aus der Ästhetik, weil irgendjemand sagt, hör mal, du bist zu fett. Ich kenne das, ich habe schon immer zu kämpfen, ich habe auch Jojo. Wie heißt das? Jojo, Jojo-Effekt, ja. Mein Jojo kaputt, immer oben, immer oben. Geht gar nicht runter, der Jojo hängt einfach oben, ne? Bei 130 Kilo oben, ja. Wer von euch ist heute auf Diät? Flotzen hoch. Ach, du bist wenigstens ehrlich, ja, guck mal. Hast du ein Ticket gekauft oder zwei? Eins. Ja, zwei, ja. Ruhig, Brauner, ruhig. Ich kenne das, es ist so schwer mit der Diät, ja. Läuft doch immer gleich ab. Ab morgen. Ab morgen Diät. Dann fällt dir auf, Mist, morgen ist erst Freitag. Nee. Ab Montag ist ein guter Tag. Montag fange ich an. Montag, Diät. Du hast noch Zeit. Die Lebensmittel, die da sind, müssen ja weg. Dann stehst du Sonntagabend um 23.56 Uhr vor der Mikrowelle und taust die Sachertochter auf. Ja, weil. Ping. Nächste, nächste. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping. Jetzt Weihnachten schwierig. Die Leute stehen bei mir auf der Straße, weil sie denken, wir hätten ein Glockenspiel. Ich sage, nein, ich bin auf Diät. Ping, ping, ping, ping, ping. Dann ist Montagmorgen, 6.30 Uhr. Du wirst wach. Du freust dich richtig, dass du Diät machen kannst, weil die Sachertochter hängt noch hier oben. Wahnsinn. Du trinkst ein Glas Wasser. Gute Diät, gute Diät. Kurz nach 7, jetzt kriegst du Hunger. Irgendwann fährst du zur Arbeit. Die Kollegen packen die Butterbrote aus und die Reste vom Wochenende und du isst einen Apfel. Noch ein Apfel, noch ein Apfel, noch ein Apfel, noch ein Apfel, noch 5 Äpfel. 10 Uhr, Frühstück für die Kollegen. Du hast richtig Hunger, deine Zunge hängt schon zwischen dem Schreibtisch. Du arbeitest auch nicht mehr. Du lädst dir Fotos von Lebensmitteln runter. Ah. Guck mal. Kassler, ich liebe Kassler. Du redest doch nur noch über Essen, ne? Ja? Können wir das Protokoll durchgehen? Ja, sicher. Haben Sie auch Hunger? Haben Sie auch Hunger? Haben Sie auch Essen, Essen, Essen, Essen. Du trinkst ein Glas Wasser, noch ein Wasser, noch ein Wasser, noch ein Wasser. Mittags, die Kollegen, was essen wir? Pizzamann. Die Kollegen essen doppelt Ravioli, Sahnesoße und du isst einen Apfel. Du hast jetzt einen halben Tag durchgehalten. Du fährst nach Feierabend nach Hause. Ich habe schon Leute, die am Straßenrand Gemüse verkauft haben, Ziegelsteine in den Stand geschmissen. Obwohl ich diese Leute nicht kannte, nur weil die Äpfel im Programm hatten. Du kommst irgendwann zu Hause an. Deine Laune ist richtig schlecht. Hallo Schatz, bist du wieder da? Halt die Klappe, haben wir Äpfel. Du isst noch einen Apfel, noch einen Apfel, noch einen Apfel, noch einen Apfel. Es ist Abend. Du hast einen ganzen Tag Diät gemacht. Und dann sitzt du abends vorm Fernseher. Und dann fängt die kleine Uhr da oben an zu ticken. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Ich gehe nicht in die Küche. Ich gehe nicht in die Küche. Tick, tick, tick, tick. Ich gehe nicht in die Küche, ich gehe nicht in die Küche, tick, tick, ich gehe, wohin gehe ich nicht, tick, tick, ich gehe nicht in die, Irgendwann druckt er dein Gehirn noch mal eine Vollmacht aus, wo drauf steht, heute noch mal, Junge, heute noch mal. Und dann gehst du in die Küche. Und dann ist dir egal, was du den ganzen Tag über gemacht hast. Und dass du 30 Apfelbäume voll gegessen hast. Und 600 Kubikliter Wasser. Es ist dir egal. Du arbeitest auch nicht mehr richtig. Dein Körper sagt der Junge, ich sage es nicht gern, aber du verhungerst gerade. Und du isst nicht eine Banane oder eine Scheibe Brot. Nein, Kartoffelchips. Als wären es geheime Unterlagen, die du verschwinden lassen musst. Weil in einer Stunde das CIA das Haus durchsucht. Schokolade gleich mit, als wäre ein Block Uran 231. Und die kleine Raupe war immer noch nicht satt. Hast du mal während einer Diät eine Tüte Erdnussflips aufgemacht? Pfumm. Scheiß auf Sauerstoff, ich brauche nur noch das hier. Ja, du isst ja nicht ein Flips, zwei Flips, drei, fünf Flips. Dein Großhirn sagt der Junge, das ist ein Bausatz, du brauchst alle Teile. Wie soll man da abnehmen? In dieser Konsum, überall Konsum, Konsum. Geh mal während einer Diät in die Tankstelle. Guten Tag. Säule 4. Dann stehst du da. Psst. Hey. Psst. Hey. Ein Snickers. Psst. Hol mich hier raus. Ich kann nicht, ich bin auf Diät. Psst, muss mich ja nicht essen, nehme ich nur mit. Natürlich nimmst du es mit. Bitte noch ein Snickers hier. Psst, ich bin nicht alleine. Ja, mein Schlepp. Wie soll man da abnehmen? Und das ist das Schlimme, ne? Du bekommst ständig, wirst du von diesen Dingen angeglotzt. Die sagen, hey, ist mich, hallo, hier. Und wir geben es weiter an unsere Kinder. Ne? Nicht, dass wir sagen, hör mal, ich Broccoli. Da kriegen die Dreijährigen schon Snickers püriert und in die Flasche. Ich muss mit meinen Jungs, wir sind 130 Tage im Jahr auf Tour, und ich muss, ich will nicht, aber ich muss oft in diese Fastfood-Läden. McDonald's, Burger King, Subway's nicht, die verwenden Salat, da gehen wir nicht rein. Nein, diese eigentlich beschränkt es sich auf diese beiden. Hier, mein Lichtmann, Uli, McDonald's, der könnte schon zu wetten, das, der kennt schon am Quietschen, der schwingt hier die Filiale. Das ist doch nicht normal. Wir sitzen also bei Burger King, da sitzt so eine etwas korpulentere Mutter mit ihrem kleinen Kind und schiebt dem Kind so einen Doppelwopser rüber und sagt, Siska Cheyenne, iss das auf. Die Kinder in Afrika wären froh, wenn sie das hätten. Die Kinder in Afrika würden ihre Mutter mit Giftpfeile beschießen, wenn sie dir so einen Namen geben würde wie Siska Cheyenne. Aber das ist dieses, wo Eltern immer denken, das ist gut fürs Kind. Oder die Großmütter, die sagen, iss den Teller leer, sonst gibt es schlechtes Wetter. Ja und? Lieber Hagel als Herzstillstand, das müssen wir doch irgendwann mal kapieren. Es ist nicht so einfach, ich verstehe das. Man fragt sich auch oft, wenn man so ein paar Kilo zu viel hat, wo fing das eigentlich an? Du guckst dir Fotos an aus deiner Jugend und denkst, guck mal da, passe ich noch ganz auf das Bild, das ist ja Wahnsinn. Ne? Du entdeckst auch Sachen an dir, wo du sagst, oh, was habe ich denn da? Knie. Wo fängt das an? Ich glaube, wenn man den richtigen Partner fürs Leben gefunden hat, da wo du dir sagst, so, das dauert länger, hier mache ich mich breit. Da geht es los, ne? Wenn du vom Standesamt kommst, wie gesagt, Familie ist das Wichtigste, was wir haben, ne? Trotz der Kalorienzähler auf dem Smartphone, wo die ganzen Bankgeschäfte, oh, Smartphone. Wie heißen die Dinger? Smartphone? Diese speziellen mit dem Apfel. iPhone. Ist ja nur noch iPhone, wenn ich höre, ne? Was sagt iPhone? Jeder hat ein iPhone. Hier, iPhone. Haben Sie ein iPhone? Nee? Das ist gut. Das sind die Älteren, ne? Das ist noch in unseren Köpfen drin von Mama. Die hat immer gesagt, wenn du auf eine Glasscheibe tatschst, klatsch ich dir eine. Ja? Das wissen wir noch, ne? Wir wollen, die Älteren wollen kein iPhone. Das sind die Jüngeren, ne? Oh, ich kann ohne Glasscheibe nicht mehr leben. Ja? Renn doch vor meinen Scheinwerfer. Mensch, das ist doch nicht normal. Ich habe vor 3 Wochen einen Jugendlichen angefahren mit dem Mofa. Nichts Schlimmes, keine große Sache, wirklich. Ich hatte hier Platzwunder, eine Schleffe. Ja, trat Luft aus. Nichts Schlimmes. Der krabbelt zu seinem Außenspiegel und versucht, eine Notarzt-App runterzuladen. Wir müssen einfach gucken, dass wir dieses Internet und alle, das sollten wir alle ein bisschen Abstand von nehmen. Das sind diese virtuellen Welten. Virtuell, wisst ihr? Virtuell. Also echt, aber nicht echt. Also real, aber nicht echt. Also nicht, also physikalisch. Du kannst mittlerweile in ein virtuelles Restaurant gehen, im Internet. Mit einem virtuellen Mädchen, virtuell einen Tisch reservieren, virtuell was essen, echt bezahlen mit PayPal. Aber wehe, der Rechner geht aus, dann hast du Hunger, ja. Es gibt ja sogar mittlerweile zwischenmenschliche Sachen. Zwischen Mann und Frau, die... Ne? Cyber-Sex. Du bist was am Machen und denkst, du bist zusammen, aber du bist allein. Nee, das ist die falsche Handbewegung, das meine ich nicht. Nein, das ist, du meinst wieder was ganz anderes. Cyber-Sex, ein Beispiel. Bolle und Björn. Da war ein Punkt dazwischen. Bolle und Björn haben sich im Keller so eine virtuelle Computeranlage aufgebaut. Papa, komm doch mit, probier das mal aus, das ist total spannend. Ich sage, nein, so ein Mist. Doch, geh mit in den Keller. Ich gehe also mit in den Keller. Dann musste ich so einen schwarzen, hautengen Overall anziehen. Überall mit so feinen Elektroden und Sensorik. Dann bekam ich so eine Taucherbrille mit einem hochauflösenden Monitor, Kopfhörer. Dann wurde ich in so ein Gestell eingehangen. Kling. Dann bekam ich noch so ein Ding in den Rücken, so ein USB-Stick, Verbindungsglasfaser. Ich habe nichts gesehen, es war komplett schwarz. Keine Lageempfindung im Raum, alles war schwarz. Bolle macht den Computer an. Ich stehe auf einer grünen Wiese, konnte rumlaufen auf einer grünen Wiese, blauer Himmel, obwohl ich in dem Ding hing, aber ich war in einer virtuellen Welt. Ich verstehe mittlerweile, warum die Jugendlichen lieber in so virtuellen Welten rumlungern. Du kannst alles machen. Plötzlich kommt ein Schaf an, wo du erstmal denkst, lieber Gott, lass das nicht das Cyber-Sex-Programm von meinem Sohn sein. Nein. Nein, war es auch nicht. Ich stehe also neben diesem Schaf. Schaf, du konntest anfassen, Wolle, Schaf. Grüne Wiese, blauer Himmel, Schaf. Ich stehe da. 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten. Wolle! Dann hörte ich irgendwo von ganz weit weg nur seine Stimme. Moment, Papa, der Pizzamann ist gerade da, ich komme gleich. Okay, gut. Dann fallen dir die ersten Fehler auf, wenn du mal Zeit hast. Das Schaf stand ja direkt neben mir und zuckte so komisch. In echt hätte ich einen Tierarzt gerufen, aber ich war ja in dieser Cyberwelt. Es war ein Grafikproblem. Plötzlich rülpst das Schaf. Es riecht nach Thunfisch, Paprika, Zwiebel. Bolle war wohl zurück und dabei meine Kopfhörer am Justieren. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich sag, Mensch, Bolle, jetzt hör auf, ich hab keine Lust auf diesen Mist. Bring mich hier raus. Nein, Papa, das war nur das Testprogramm. Jetzt geht's los. Warte. Computer? Ich stehe in einer Seitenstraße vor einem Nachtclub. Aus dem Keller rotes Licht, Musik. Vor der Tür ein Riesentürsteher, Riesentyp. Zuckt auch so. Ich sag, bist du das Schaf von eben? Dann haut der mir voll eine, Freunde, es hat so weh getan, also echt real, nicht nur für sich, auch richtig. Bolle, bring mich, warte, Papa, warte, noch ein Versuch, warte. Ich spawn dich woanders. Türsteher weg, ich stehe in einem kleinen Separé. Überall roter Samt. Ein paar Meter vor mir steht eine junge Frau und tanzt. Bekleidet nur mit einer Schnur. Ich denke, ja, irgendein Angelprogramm oder was? Nein. Das Mädchen tanzt, kommt plötzlich auf mich zu. Hallo. Wiederhole. Was? Wiederhole. Hallo. Wiederhole. Hallo. Hallo. Wie heißt du? Paul. Hallo, Paul. Das war so langweilig, ja. Bolle, kannst du mich hier wieder rausholen? Wiederhole. Nein, nicht du, ich meine meinen Sohn. Wiederhole. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ich sag, kann ich den Schaf wieder haben? Nein, nein, das ist noch nicht zu Ende, Freunde. Ich war in einem Cybersex-Programm. Was hast du an? Kleidung. Was für Kleidung? Baumwolle. Ich hab Wolle, Akku leer von dem Mädchen. Ne? Irgendwann rief Björn dazwischen. Herr Panzer, Sie müssen was Geiles sagen. Wie, ich soll was Geiles? Hey, wie geil ist das denn? Dein Vater hat's geschafft. Schreit deine Frau auch so, wenn sie kommt? Ich sag, nee, die hat einen Schlüssel. Vielen Dank, ihr wart einmalig. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.